So, ich möchte den nächsten Protagonisten ankündigen. Es ist der Sänger, der fast 10 Jahre bei Monokel. Und begrüßt jetzt, nein, ich habe gesagt fast 10 Jahre, Gala war nicht 10 Jahre. Aber der kommt.